aber ihr dürft das nicht. Es ist das Werk der Acherei.« »Der Dings da«, wandte sich die erste Clownmutter wieder an ihre Kumpane, »sagt, wir dürfen das nicht.« »Wir dürfen alles«, schrie eine andere und schlug Kobolds in der Luft. »Wir dürfen alles, was uns nicht verboten ist. Und wer verbietet uns was? Wir sind die Schlamuffen.« »Wer verbietet uns was?« riefen alle Clownmotten im Chor. »Wir sind die Schlamuffen.« »Ich«, antwortete Bastian. »Der Dings da«, meinte die erste Motte zu den anderen, »sagt ich.« »Wieso du? Du hast uns gar nichts zu sagen.« »Doch nicht ich«, erklärte die Erste. »Der Dings da, sagt er.« »Warum sagt der Dings da er?« wollten die anderen wissen. »Und zu wem sagt er überhaupt er?« »Zu wem sagst du er?« rief die erste Motte hinunter. »Ich habe nicht er gesagt«, schrie Bastian halb ärgerlich, halb lachend hinauf. »Ich sage, dass ich euch verbiete, den Turm zu demolieren.« »Er verbietet uns«, erklärte die erste Motte den anderen, »den Turm zu demolieren.« »Wer?« fragte eine neu dazugekommene. »Der Dings da«, erwiderten die anderen. Und die neu angekommene sagte, »Ich kenne den Dings da nicht. Wer ist denn das überhaupt?« Die erste rief, »Hey, Dings da, wer bist denn du überhaupt?« »Ich bin kein Dings da«, schrie Bastian nun doch ziemlich wütend. »Ich bin Bastian Balthasar Buchs und habe aus euch die Schlamuffen gemacht, damit ihr nicht mehr weint und jammert. Heute Nacht wart ihr noch unglückliche Acherei. Ihr könntet eurem Wohltäter ruhig mit etwas mehr Respekt antworten.« Alle Clownmotten hatten gleichzeitig aufgehört zu hopsen und zu tanzen und wendeten ihre Blicke zu Bastian hin. Plötzlich herrschte atemlose Stille. »Was hat der Dings da gesagt?« flüsterte eine Motte, die weiter entfernt saß, aber die neben ihr gab ihr einen Schlag auf den Hut, dass dieser ihr über Augen und Ohren rutschte. Alle anderen machten »Pscht«. »Würdest du das bitte noch einmal ganz langsam und ausführlich sagen?« bat die erste Motte betont höflich. »Ich bin euer Wohltäter.« Daraufhin brach eine geradezu lächerliche Aufregung unter den Clownmotten aus. Eine sagte es der anderen weiter, und schließlich krapelten und flatterten all die unzähligen Gestalten, die bisher über den ganzen Talkessel verteilt gewesen waren, in einem Knäuel um Bastian herum, wobei sie sich gegenseitig in die Ohren schrien, »Habt ihr das gehört? Habt ihr das begriffen? Er ist unser Tollwäter. Er heißt Nastiban Baldebuchs. Nee, er heißt Buxian Welttoter. Quatsch. Er heißt Saratet Buxi wohl. Nee, Baldrian Hix Schlucks. Babeltran Todwähler Nix Flachs Tricks.« Und immerfort schreiend und lachend stob der ganze riesige Schwarm in die Höhe und wirbelte fort. Der Lärm verhallte in der Ferne. Bastian stand da und wusste kaum noch, wie er richtig hieß. Er war sich nicht mehr so sicher, ob er wirklich etwas Gutes getan hatte.